ist einfach. Ich hab keinen Deal, keinen Plan von Business, doch jeder Part ist ein Heimspiel. Und ihr meint viel, doch ihr wisst nichts. Witzig, ich spit Liquid Ecstasy. Sie hören meine Texte nie, doch sagen Shit, ich fühl das nicht. Doch ich mach weiter, bis der letzte Sieg richtig. Ich zeig euch, was ein Hit ist. Nein, das erübrigt sich. Ich zeig euch, was ein Tritt ist. Freiburg, rest in peace, Shit, das ist übel. Ich mein es gar nicht böse, doch was fehlt, ist wahre Größe oder jemand, der einen Plan hat. Ich bin auch nicht besser, Shit, hack mir einen Arm ab. Doch ich schreib wie besessen Hits, während ihr nur labert. Hip-Hop braucht kein Vater, Hip-Hop braucht ein Fahrrad, weil kein Geld mehr da ist für eine Limousine. Doch ich zahl das, hör mich zu, ich mal das Bild ein bisschen weiter aus. Verschwende meine Zeit darauf zu zeigen, ich bin da, Spaß. And yeah. Und der Scheiß macht mich nicht reicher. Doch egal, ich bin Deutschraps, freier Mitarbeiter. Guck, ich feier nicht mehr weiter. Lass die anderen scheitern, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin freier Mitarbeiter. Yeah. Und der Scheiß macht mich nicht reicher. Doch egal, ich bin Deutschraps, freier Mitarbeiter. Guck, ich feier nicht mehr weiter. Lass die anderen scheitern, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin freier Mitarbeiter. Yeah. Es ist einfach, ich mach ein Album, kick es raus. Fick dein Ego immer dann, wenn es nicht reinpasst. Ich sag's in einem Satz, ihr wolltet gefährlich sein. Jetzt schau ich zu, wie ihr euer Image wieder reinwascht. Ich hab die Lines satt, ich will wieder Songs hören. Und was einer, Musik kann man umsonst hören. Nomen ist Domen, es ist alles umsonst für Kids, die auf Whisky, Wodka rum und ihre Bonk schwören. Ich hör nur Pack, weil ich nicht an neue Musik glaube. Ich will kein Handy, ich will wieder eine Brieftaube. Lass den Beat laufen, schau, ich sag nur einen Ton. Und Leute fühlen sich berührt, als wären sie ein iPhone. Ich schreib so viel, weil mich wirklich jeder Part befreit. Dein Rap stempelt dich als Schlampe ab, so wie ein Arschgeweih. Haten geht nicht, bitte versteht mich. Ich will kein Stück vom Kuchen, weil der Kuchen nur ein Keks ist. Yeah. Und der Scheiß macht mich nicht reicher. Doch egal, ich bin Deutschraps, freier Mitarbeiter. Guck, ich feier nicht mehr weiter. Lass die anderen scheitern, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin freier Mitarbeiter. Yeah. Und der Scheiß macht mich nicht reicher. Doch egal, ich bin Deutschraps, freier Mitarbeiter. Guck, ich feier nicht mehr weiter. Lass die anderen scheitern, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin freier Mitarbeiter.